stolz auf dich, deine Crew und dein Label. Leider fickt meine Crew jetzt dein Leben. Scheiß auf all deine Wörter und Features. Deine Shorts, deine Shirts, deine Sneakers. Scheiß auf Poster, auf Biter und Hater. Scheiß auf Poster mit peinlichen Fakern. Scheiß auf Geld, scheiß auf Fame, scheiß auf jeden. Scheiß auf alle, die Lanky nicht mögen. Lankys am Start, wir gewinnen an Fahrt. Ich hab mein Flow und meine Stimme parat. Das sind M-A-N-U, Phil und meine Wenigkeit. Ich brech euch alle Knochen, bis ihr unbeweglich seid. Hier ist die Nummer 1 für dich, ist jetzt Endstation. Dieser Rap schießt dich und deine Gangsters tot. Jeden Tag flow ich 10-mal besser. Zerschneide dich wie mit nem Kebab-Messer. Dieser Flow und diese tödlichen Texte. Sieh mir zu, wie ich dich rötlich verletze. Und danach bist du blind wie ein Maulwurf. So hilflos wie ein Kind vor dem Rauswurf. Lanky macht es besser jederzeit. Denn ich weiß, du bist ein Franze im Feder. Kleid. Du bist auf dem Cover einer coolen Zeitschrift. So sieht man aus, wenn dich ne Kugel Blei trifft. Gib das Mikro her und ich punch euch weg. Ihr werdet Nico Mass mit dem ganzen Dreck. Ihr Punk seid wack, niemand von euch schnallt den Rap. Lasst uns in Frieden, denn sonst liegt ihr bald im Krankenbett. Hier steckt Gewalt im Text, das ist viel zu viel für dich. Alles wird real, wenn ein MC uns widerspricht. Wir haben Fans, die sind fies und widerlich. Gut möglich, dass irgendein Freak euch niedersticht. Homie, let's go. Du schreist in das Mic, denkst du rhymes, doch kein einziger Text float. Was ist jetzt los? Du ziehst gleich deine Nein, doch ich greif mir das Mic und du rennst los. Das ist zwecklos, jeder hier rennt. Denn Lanky ist am Start, wir übernehmen die Welt. Hier kommt die Crew, die fast jedem gefällt. Hier sind M-A-N-U, Chris und P-H-I-L. Zeit für diesen Shit, der dich festnagelt. Der in deinem Ohr sticht wie eine Stecknadel. Der von hinten kommt, drippt dir die Checkkarte. Dich nimmt, was er will und nicht wie der Rest wartet. Das ist Hip-Hop brutal wie ein Bankraub. Stress mich nicht, Zero-Guard, ich die Gun raus. Jede Line ruft Panik und Angst aus. Zerstört dich wie ein Tsunami, ein Strandhaus. Killer-Rap, der dich sucht und findet. Ohne Skrupel dein Hab und Gut anzündet. Wie ein Albtraum, der dich nachts aus dem Schlaf reißt. Der dir, wenn du tot bist, aus Hass auf den Tag scheißt. Terror, der Flieger in dein Haus jagt. Mein Flow schlägt dich nieder wie ein Faustschlag. Rap, der dich attackiert wie ein Tigerhai. Und jeder Motherfucker stirbt, wenn ich niederschreib. Scheiß auf dich, deine Crew und dein Label. Leider fickt meine Crew jetzt dein Leben. Scheiß auf all deine Wörter und Features. Deine Shorts, deine Shirts, deine Sneakers. Scheiß auf Poster, auf Biter und Hater. Scheiß auf Poster mit peinlichen Fakern. Scheiß auf Geld, scheiß auf Fame, scheiß auf jeden. Scheiß auf alle, die Lanky nicht mehr.